die Mülltonnen. Karl geht nirgendwo hin. Ja, sag mal, was ist denn da schon wieder los? Also, moin, ihr Lieben. Hier ist der Karl aus dem Podcast Versuchslabor, der Praktikant. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, also, ich bin auf dem Weg. Ja, ich muss eigentlich nämlich eine Mülltonne suchen. Ja, das ist nämlich so, wir haben eine riesen Baustelle vor dem Haus, ne? Vielleicht hört ihr da im Hintergrund so ein bisschen da so LKW gedönen und so. Und die haben die ganze Straße haben die aufgerissen. Oh, da ist was los, das sage ich euch. Ja, und jetzt war am Mittwoch war das, da kommt bei uns immer die Müllabfuhr. Und ich habe für den Chef extra hier die Tonne rausgestellt. Ja, er hat ja nie Zeit, ne? Und ja, jetzt ist sie ja hier mit dem Bagger vorbei und dann haben die Bauarbeiter die ganzen Mülltonnen hier von den Nachbarn auch irgendwie, ja, weggestellt. Da, so dass der Müllabfuhrmann da dran kommt, ne? Weil der kann ja gar nicht durchfahren. Jetzt ist ein Riesenloch in der Straße. Weil da hier wird neue Kanal, Röhre bauen die da rein, ne? Weil das alles total marode war. Irgendwie muss das wohl sein. Naja, gut, auf jeden Fall, Mülltonne suchen muss ich jetzt machen. Mal gucken, wo die ist. Jetzt haben die natürlich alle schwarz, ne? Sehen alle gleich aus und wir haben da auch unsere Nummer nicht drauf geschrieben. Ach, ey, da ist was los. Ja, muss ich suchen. Was soll ich sagen? Einer muss es ja machen, ne? In dem Falle ist das hier natürlich der Praktikant. Wer sollte das auch sonst sein, ne? Ja, und ansonsten, ich weiß ja nicht, es ist ja irgendwie so, das Ganze hier ist ja hier für so Pottwichtelzeug da vom Teddy und der erzählt immer von seiner festen Allianz. Oh Mensch, Kinder, sowas hätte ich auch gerne. So eine feste Allianz, ne? Ich hatte ja bis jetzt nur mal ganz kurz mehr so eine lose Beziehung zu einer Sachbearbeiterin bei der AOK in der Geschäftsstelle Jummersbach bei Köln. Aber das zählt, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht so richtig, ne? Naja, weiß ich nicht. Ja, das mit der Rennerei ist auch mal so eine Sache. Da kriegst du immer schlecht Luft, muss ich erstmal einmal tief durchatmen. Entschuldigung, das könnte auch an den filterlosen Zigaretten liegen, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich da mal die Marke wechseln, ne? Mit der Husterei morgens immer. Na, fürchterlich, aber das interessiert euch vielleicht gar nicht. Aber ist ja wurscht. Man muss ja irgendwie, muss man ja auch irgendwas, ne, da mal erzählen. Ja, und ansonsten, das ist schweinewarm hier unten in Bayern. Ja, also kurze Hose kannst du schon anziehen. Und ich denke mal, ich mache dann später mal hier da irgendwas mit so einem Grill oder irgend so. So Geschichten, ja, das weiß ich noch nicht. Da muss ich gucken, also da, ja, aber das Wetter musste grillen, ne? Das ist ja ganz klar. Das lässt sich nicht vermeiden. Wenn die Sonne da ist, dann muss das Bier auf den Tisch. Und da muss natürlich auch auf jeden Fall eine Wurst und so ein schönes, fettiges Nackernsteak da auf die Holzkohle drauf, ne? Bis es schwarz ist. Oder so in die Richtung, ja. Denke ich mal, ne? So, jetzt muss ich schauen. Oh, da hinten. Oh, da hinten sind die Mülltonnen, ja. Jetzt muss ich mich beeilen, da muss ich los. Also, macht es gut und ja, Servus hier, der Karl. Ciao. Musik.